بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah was von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, und damit er seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite, und damit Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Er ist es, der die innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist allwissend und allweise. Dies, damit er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen lasse, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, und ihnen ihre bösen Taten tilge. Das ist bei Allah ein großartiger Erfolg. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Und damit er die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen strafe, die von Allah die böse Erwartung hegen. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah zürnt ihnen, verflucht sie und bereitet ihnen die Hölle. Wie böse ist der Ausgang! Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist allmächtig und allweise. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Wir haben dich ja als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet, und damit ihr ihn preist morgens und abends. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Gewiss, diejenigen, die dir den Treueid leisten, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueid. Allahs Hand ist über ihren Händen. Wer nun sein Wort bricht, bricht es nur zu seinem eigenen Nachteil. Wer aber das einhält, wozu er sich Allah gegenüber verpflichtet hat, dem wird er großartigen Lohn geben. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Die Zurückgelassenen der Wüstenaraber werden zu dir sagen: Unser Besitz und unsere Angehörigen haben uns zu sehr beschäftigt. So bitte für uns um Vergebung. Sie sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Sag, wer vermag denn für euch bei Allah etwas zu ändern? Wenn er für euch schaden will oder wenn er für euch nutzen will. Aber nein, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Aber nein, ihr meintet, dass der Gesandte und die Gläubigen niemals mehr zu ihren Angehörigen zurückkehren würden. Und das ist euch in euren Herzen ausgeschmückt worden. Und ihr hegtet die böse Erwartung und wart ein Volk des Niedergangs. Doch wer an Allah und seinen Gesandten nicht glaubt, gewiss, so haben wir für die Ungläubigen eine Feuerglut bereitet. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er vergibt, wem er will. Und er straft, wen er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen, sagen: Lasst uns euch folgen, indem sie Allahs Wort abändern wollen. Sag, ihr werdet uns nicht folgen. So hat Allah schon zuvor gesprochen. Dann werden sie sagen: Nein, vielmehr beneidet ihr uns. Aber nein, sie verstehen ja nur wenig. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Sagt zu den Zurückgelassenen der Wüstenaraber: Ihr werdet zu Leuten gerufen werden, die eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen sollt, es sei denn, sie werden vorher Muslime. Wenn ihr gehorcht, gibt Allah euch einen schönen Lohn. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, wie ihr euch zuvor abgekehrt habt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Blinden. Und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Hinkenden. und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Kranken. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wer sich jedoch abkehrt, den straft er mit schmerzhafter Strafe. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Allah hatte ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg und viel Beute, die sie machen werden. Und Allah ist allmächtig und allweise. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah hat euch versprochen, dass ihr viel Beute machen werdet. So hat er euch diese schnell gewährt und die Hände der Menschen von euch zurückgehalten. Und dies, damit es ein Zeichen für die Gläubigen sei und er euch einen geraden Weg leite. Auch eine andere Beute, die ihr noch nicht zu erlangen vermochtet, hat Allah bereits umfangen. Allah hat zu allem die Macht. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, gegen euch gekämpft hätten, hätten sie euch wahrlich den Rücken gekehrt. Hierauf finden sie weder Schutzherrn noch Helfer. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Und er ist es, der im Talgrund von Mekka ihre Hände von euch und eure Hände von ihnen zurückgehalten hat, nachdem er euch den Sieg über sie verliehen hatte. Und Allah sieht, was ihr tut, wohl. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Sie sind es, die ungläubig gewesen sind und euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten und die Opfertiere aufgehalten haben, dass sie nicht ihren Schlachtort erreichen. Und wenn es dort nicht gläubige Männer und gläubige Frauen gegeben hätte, die ihr nicht kanntet, und damit ihr sie nicht niedertretet, und damit euch nicht dadurch Schande ohne Wissen trifft, haben wir euch nicht gewaltsam in Mekka einziehen lassen. Dies, damit Allah in seine Barmherzigkeit eingehen lässt, wen er will. Wenn diese sich von den Ungläubigen deutlich getrennt hätten,